Der alte Barbie nickte vergnüglich. »Ja, Herr Graf«, fuhr Woldemar fort, »ich komme, mich von Ihnen und den Damen zu verabschieden. Aber ich komme vor allem auch, um mich in 12. Stunde noch nach Möglichkeit zu informieren.« In dem Augenblick, wo der gänzlich ignorante Kandidatus in seinen Frack fährt, guckt er, so was soll vorkommen, nochmal in sein Corpus Juris und liest, sagen wir, 10 Zeilen. Und gerade über diese wird er nachher gefragt und sieht sich gerettet. Dergleichen könnte mir doch auch vorbehalten sein. Sie waren lange drüben und die Damen ebenso. Auf was muss ich achten, was vermeiden, was tun? Vor allem, was muss ich sehen und was nicht sehen? Das Letztere vielleicht das Wichtigste von allem. Gewiss, liebe Stechlin, aber ehe wir anfangen, rücken Sie hier ein und gönnen Sie sich eine Tasse Tee. Freilich, dass Sie den Tee würdigen werden, ist so gut wie ausgeschlossen. Dazu sind Sie viel zu aufgeregt. Sie sind ja wie ein Wasserfall. Ich erkenne Sie kaum wieder. Woldemar wollte sich entschuldigen. Nur keine Entschuldigung. Und am wenigsten über das. Alles ist heutzutage so nüchtern, dass ich immer froh bin, mal einer Aufregung zu begegnen. Aufregung kleidet besser als Indifferenz. Und jedenfalls ist sie interessanter. Was meinst du dazu, Melusine? Papa schraubt mich. Ich werde mich aber hüten zu antworten. Und so denn wieder zur Sache. Ja, lieber Stechlin, was tun, was sehen? Oder wie Sie ganz richtig bemerken, was nicht sehen? Überall etwas sehr Schwieriges. In Italien vertrödelt man die Zeit mit Bildern, in England mit Hinrichtungsblöcken. Sie haben drüben ganze Kollektionen davon. Also möglichst wenig Historisches. Und dann natürlich keine Kirchen. Immer mit Ausnahme von Westminster. Ich glaube, was man so mit billiger Wendung Land und Leute nennt, das ist und bleibt das Beste. Die Themse hinauf und hinunter, Richmond Hill, auch jetzt noch, trotzdem wir schon November haben, und Werbekneipen und Dudelsackpfeifer. Und wenn Sie bei Passierung eines stillen Squares einem sogenannten Straßenraphael begegnen, dann stehen bleiben und zusehen, was das sonderbare Genie mit seiner linken und oft verkrüppelten Hand auf die breiten Straßensteine hinmalt. Denn diese Straßenraphaels haben immer nur eine linke Hand. Und was malt er? Was? Das wechselt. Er ist imstande und zaubert Ihnen in 10 Minuten eine richtige Sixtina aufs Trottoir. Aber in der Regel ist er mehr Reusdahl oder Hobbema. Landschaften sind seine Force. Dazu Seestücke. Die Klippe von Dover habe ich wohl 20 Mal gesehen und über das Meer hin den zitternden Mondstrahl. Da haben Sie schon was zur Auswahl. Und nun fragen Sie Melusine, die hat von London und Umgegend viel mehr gesehen als ich und weiß, glaube ich, in Hampton Court und Waltham Abbey besser Bescheid als an der Oberspree. Natürlich das Eierhäuschen ausgenommen. Und wenn Melusine versagen sollte, nun, so haben wir noch unsere Tochter Cordelia. Cordelia war damals freilich erst 6. Oder doch nicht viel mehr. Aber Kindermund tut Wahrheit kund. Armgard, wie wär's, wenn du dich unseres Freundes annähmest? Ich weiß nicht, Papa, ob Herr von Stechlin damit einverstanden ist oder auch nur sein kann. Vielleicht ging es, wenn du nur nicht von meinen 6 Jahren gesprochen hättest. Aber so, mit 6 Jahren, hat man eben nichts erlebt, was in den Augen anderer das Erzählenswert wäre. Comtesse, gestatten Sie mir, die Dinge an sich sind gleichgültig. Alles Erlebte wird erst was durch den, der es erlebt. Ei, sagte Melusine, so bin ich zum Erzählen noch mein Lebtag nicht aufgefordert worden. Nun wirst du sprechen müssen, Armgard. Und ich will auch, selbst auf die Gefahr einer Niederlage. Keine Vorreden, Armgard, am wenigsten, wenn sie wie Selbstlob klingen. Also, wir hatten damals eine alte Person im Hause, die schon bei Melusine Kindermuhme gewesen war und hieß Susan. Ich liebte sie sehr, denn sie hatte wie die meisten Irischen etwas ungemein Heiteres und Gütiges. Ich ging viel mit ihr im Hyde Park spazieren, wohnten wir doch in der an seiner Nordseite sich hinziehenden großen Straße. Hyde Park erschien mir immer sehr schön, aber weil es Tag aus, Tag ein dasselbe war, wollte ich doch gern einmal was anderes sehen, worauf Susan auch gleich einging, trotzdem es ihr eigentlich verboten war. »Ei, freilich, Comtesse«, sagte sie, »da wollen wir nach Martins-le-Grand.« »Was ist das?«, fragte ich. Aber statt aller Antworten gab sie mir nur ein kleines Mäntelchen um, denn es war schon Spätherbst, so wie etwa jetzt, und es dunkelte auch schon. Aus dem, was dann kam, muss ich annehmen, dass es um die 5. Stunde war. Und so brachen wir denn auf, unsere Straße hinunter, und weil an dem Parkgitter entlang lauter große Röhren gelegt waren, um hier neu zu kanalisieren, so sprang ich auf die Röhren hinauf und Susan hielt mich an meinem linken Zeigefinger. So gingen wir, ich immer auf den Röhren oben, bis wir an eine Stelle kamen, wo der Park aufhörte. Hier war gerade ein Droschkenstand und Hafer und Häcksel lagen umher und zahllose Sperlinge dazwischen. In der Mitte von all dem aber stand ein eiserner Brunnen. Auf den wies Susan hin und sagte, »Look at it, dear Armgard, there stood Tyburn Gallows.« Und wer so viel gestohlen hatte, was gerade ein Strick kostete, der wurde da gehängt. »Eine merkwürdige Kindermuhme«, sagte Stechlin. »Und erschraken Sie nicht, Comtesse?« »Nein, von Erschrecken, solange Susan bei mir war, war keine Rede. Sie hätte mich gegen eine Welt verteidigt. Das söhnt wieder aus.« Und kurz und gut, wir blieben auf unserem Weg und stiegen alsbald in ein zweirädriges Cab, aus dem heraus wir sehr gut sehen konnten, und jagten die Oxfordstraße hinunter in die City hinein, in ein immer dichter werdendes Straßengewirr, drin ich nie vorher gekommen war und auch nachher nicht wiedergekommen bin. Bloß vor 2 Jahren, als wir auf Besuch drüben waren und ich den alten Plätzen wieder nachging. »Ich glaube«, sagte Melusine, »dass du bei diesem zweiten Besuch eine gute Anleihe machst. Denn von dem mit Susan Gesehenen wirst du zurzeit nicht mehr viel zur Verfügung haben.« »Doch, doch.« Und nun hielt unser Handsome Cab vor einem großen Hause, das halb wie ein Palast und halb wie ein griechischer Tempel aussah und unter dessen Säulengang hinweg wir in eine große, mit vielen 100 Menschen erfüllte Halle traten. Über ihren Köpfen aber lag es wie ein Strom von Licht, und ganz nach hinten zu, wo die Lichtmasse sich zu verdichten schien, standen auf einem Podium 2 in rote Röcke gekleidete Bedienstete mit ein paar großen Behältern links und rechts neben sich, die wie Futterkisten mit weit aufgeklapptem Deckel aussahen. Und nun lass Stechlin raten, was es war. Er braucht es nicht zu raten, fuhr Armgard fort, er weiß es natürlich schon, aber er muss trotzdem aushalten, denn er hat es selber so gewollt. Also Podium und Rotröcke samt aufgeklappter Kiste links und rechts. Und die hell erleuchtete Uhr darüber zeigte, dass es nur noch 1 Minute bis 6 war. An ein sich herandrängen war nicht zu denken. Und so flogen denn die Brief- und Zeitungspakete, die noch mit den letzten Postzügen fort sollten, in weitem Bogen über die Köpfe der in Front Stehenden weg. Was aber dabei statt in die Behälter bloß auf das Podium fiel, das wurde von den Rotröcken mit einer geschickten Fußbewegung in die Futterkisten wie hineingeharkt. Und nun setzte der Uhrzeiger ein und das Fliegen der Pakete steigerte sich, bis genau mit dem 6. Schlag auch der Deckel jeder der beiden Kisten zuschlug. Reizend, Comtesse, natürlich sehe ich mir das an. Und wenn ich ein Rendezvous mit der Königin darüber versäumen müsste. Nichts Antimonarchisches, lachte der alte Graf. Und so kommen Susans Untaten schließlich noch ans Licht. Und meine eigenen dazu. Glücklicherweise durch mich selbst. Das Gespräch setzte sich noch eine Weile fort und allerlei Schilderungen aus dem Kleinen und Alltagsleben behielten dabei die Oberhand. Ein paar Mal, weil er wohl sah, dass Woldemar gern noch anderes zu hören wünschte, versuchte der alte Graf das Thema zu wechseln, aber beide Damen blieben bei Shopping und 5 o'clock Tea, bis Melusine, der Woldemars Ungeduld ebenfalls nicht entgangen war, mit einem Male fragte, »Haben Sie denn je von Traitor's Gate gehört?« »Nein«, sagte Woldemar, »ich kann es mir aber übersetzen und meine Schlüsse daraus ziehen.« »Das reicht aus. Also natürlich Tower.« »Nun sehen Sie, Traitor's Gate, das war meine Domäne, wenn Besuch aus Deutschland kam und ich wohl oder übel den Führer machen musste. Vieles im Tower langweilte mich, aber Traitor's Gate nie. Vielleicht deshalb nicht, weil es ziemlich zu Anfang liegt, so dass ich, wenn wir es erreichten, immer noch bei Frische war, nicht abgestumpft durch all die Schrecklichkeiten, die dann weiterhin folgen. Also Traitor's Gate muss ich sehen. Unbedingt. Freilich, wenn ich dann wieder erwäge, dass an dieser berühmten Stelle nichts unmittelbar Wirkungsvolles zu sehen ist, so muss ich mich bei meinen Ratschlägen auf Ihre Fantasie verlassen können. Und ob das geht, weiß ich nicht. Wer aus der Mark ist, hat meist keine Fantasie. Der alte Graf und Armgard schwiegen, und auch Melusine sah wohl, dass sie mit ihrer Bemerkung etwas zu weit gegangen war. Irgendeine Reparierung schien also geboten. »Ich will's aber doch mit Ihnen wagen«, nahm sie das Gespräch wieder auf und lachte. »Traitor's Gate. Nun sehen Sie, Sie kommen da vom Eingange her einen schmalen Gang entlang und mit einem Male haben Sie statt der grauen Steinwand ein eisenbeschlagenes Holztor neben sich. Hinter diesem Tor aber befindet sich ein kleiner, ganz unten in der Tiefe gelegener Wasserhof, von dem aus eine mehrstufige Treppe heraufführt und an eben der Stelle mündet, an der Sie stehen. Und nun rechnen Sie 300 Jahre zurück. Wem sich die Pforte damals auftat, um sich hinter ihm wieder zu schließen, der hatte vom Leben Abschied genommen. Und es sind, da verzeihen Sie das Wort, lauter glibberige Stufen. Und wer alles stieg diese Stufen hinauf? Essex, Sir Walter Raleigh, Thomas Morus und zuletzt noch jene kleinen Häuptlinge, die für Prinz Charlie gefochten hatten und deren Köpfe wenige Tage später von Temple Bar herab auf die City hiniedersahen. Liegt Gott sei Dank weit zurück. Ja, weit zurück, aber es kann wiederkommen. Und gerade das war es, was immer, wenn ich da so stand, den größten Eindruck auf mich machte. Diese Möglichkeit, dass es wiederkehre. Denn ich erinnere mich noch sehr wohl, ja, du warst es selbst, Papa, der es mir erzählte, dass Lord Palmerston einmal unwirsch über die coburgische Nebenpolitik, ich glaube während der Krimkriegtage, sich dahin geäußert hatte, dieser Prince Consort, er täte gut, sich unser Traitor's Gate bei Gelegenheit anzusehen. Es ist zwar schon lange, dass Könige da die glibberige Treppe hinaufgestiegen sind, aber es ist doch nicht so lange, dass wir uns dessen nicht mehr entsinnen können. Und ein Prince Consort ist noch lange nicht ein König. Voldemar, als Melusine dies mit überlegener Miene gesagt hatte, lächelte vor sich hin, was die Gräfin derartig verdroß, dass sie mit einer gewissen Gereiztheit hinzusetzte, »Sie lächeln. Da sehe ich doch, wie sehr ich im Rechte war, Ihnen die Fantasie abzusprechen. Verzeihen Sie mir. Und nun wären Sie auch noch pathetisch. Das ist die richtige Ergänzung. Im Übrigen, wie könnte ich mit Ihnen ernsthaft zürnen? Ein berühmter deutscher Professor soll einmal irgendwo gesagt haben, niemand sei verpflichtet, ein großer Mann zu sein. Und ebenso wenig wird der große Fantasie als etwas Pflichtmäßiges gefordert haben. Voldemar küsste ihr die Hand. Wissen Sie, Gräfin, dass Sie doch eigentlich recht hochmütig sind? Vielleicht, aber mancher entwaffnet mich wieder. Und zu diesen gehören Sie. Das ist nun auch wieder aus dem Ton. Ich weiß es nicht, also lassen wir es. Und versprechen Sie mir lieber, mir von Windsor oder London aus eine Karte zu schreiben. Nein, eine Karte, das geht nicht. Also einen Brief, darin Sie mir ein Wort über die Engländerinnen sagen. Und ob Sie jede taillenlose Rotblondine drüben auch so schön gefunden haben werden, wie es von den Kontinentalen, wenn Sie dies Thema berühren, fast immer wieder versichert wird. Es wird davon abhängen, an wen ich gerade denke. Nach dieser Bemerkung ist Ihnen alles verziehen. Voldemar blieb bis 9. Er hatte gleich in den Zeilen, in denen er sich anmeldete, die Damen wissen lassen, dass er seinen Besuch auf eine kurze Stunde beschränken müsse. So war er denn bei guter Zeit wieder daheim. Auf seinem Tische fand er ein Briefchen vor und erkannte Recks Handschrift. »Lieber Stechlin«, so schrieb dieser, »ich höre eben, dass Sie nach London gehen. In der Zeitung, wo es schon gestanden haben soll, habe ich es übersehen. Ich beglückwünsche Sie von Herzen zu dieser Auszeichnung und lege Ihnen eine Karte bei, die Sie, wenn es Ihnen passt, bei meinem Freunde Ralph Waddington einführen soll. Er ist Advokat und einer der angesehensten Führer unter den Irvingianern. Fürchten Sie übrigens keine Bekehrungsversuche. Waddington ist ein durchaus feiner Mann, also zurückhaltend. Er kann Ihnen aber mannigfach behilflich sein, wenn Ihnen daran gelegen sein sollte, sich um das Wesen der englischen Dissenter, ihrer Chapels und Tabernakels, zu kümmern. Er ist ein Wissenschaftler auf diesem Gebiet, und ich kenne ja Ihre Vorliebe für derlei Fragen.« Stechlin legte den Brief unter den Briefbeschwerer und sagte, der gute Rex, er überschätzt mich. Dissenter-Studien. Es genügt mir, wenn ich einen einzigen Quäker sehe. Was Rex da schrieb, hatte doch ein Gutes gehabt. Voldemar, erheitert bei dem Gedanken, sich durch Ralph Waddington in ein Tabernakel eingeführt zu sehen, sah sich mit einem Male einer gewissen Abspannung entrissen und war froh darüber, denn er brauchte durchaus Stimmung, um noch einige Briefe zu schreiben. Das ging ihm nun leichter von der Hand, und als 11 Uhr kaum heran war, war alles erledigt. Der andere Morgen sah ihn selbstverständlich früh auf. Fritz war um ihn her und half, wo noch zu helfen war. »Und nun, Fritz«, so waren Voldemars letzte Worte, »sieh nach dem Rechten, schicke mir nichts nach, Zeitungen wirf weg. Und die drei Briefe hier, wenn ich fort bin, die tue sofort in den Kasten. Ist die Droschke schon da? Zu Befehl, Herr Rittmeister. Na, dann mit Gott. Und jeden Tag lüften. Und pass auf die Pferde. Damit verabschiedete sich Woldemar. Von den drei Briefen war einer nach Stechlin hin adressiert. Er traf, weil er noch mit dem ersten Zug fort konnte, gleich nach Tische bei dem Alten ein und lautete: Mein lieber Papa, wenn du diese Zeilen erhältst, sind wir schon auf dem Wege. Wir, das will sagen unser Oberst, unser zweitältester Stabsoffizier, ich und zwei jüngere Offiziere. Aus deinen eigenen Soldatentagen her kennst du den Charakter solcher Abordnungen. Nachdem wir Regimentkönigin von Großbritannien und Irland geworden sind, war dies uns drüben vorstellen nur noch eine Frage der Zeit. Dieser Mission beigesellt zu sein, ist selbstverständlich eine große Ehre für mich. Doppelt, wenn ich die Namen, über die wir in unserem Regiment Verfügung haben, in Erwägung ziehe. Die Zeiten, wo man das Wort historische Familie betont, sind vorüber. Auch an Tante Adelheid habe ich in dieser Sache geschrieben. Was mir persönlich an Glücksgefühl vielleicht noch fehlen mag, wird sie leicht aufbringen. Und ich freue mich dessen, weil ich ihr alles in allem doch so viel verdanke. Dass ich mich von Berlin gerade jetzt nicht gerne trenne, sei nur angedeutet. Du wirst den Grund davon unschwer erraten. Mit besten Wünschen für dein Wohl, unter herzlichen Grüßen an Lorenzen, wie immer, dein Woldemar. Dubslav saß am Kamin, als ihm Engelke den Brief brachte. Nun war der Alte mit dem Lesen durch und sagte: Woldemar geht nach England, was sagst du dazu, Engelke? Sowas habe ich mir all immer gedacht. Na, dann bist du klüger gewesen als ich. Ich habe mir gar nichts gedacht. Und nun noch drei Tage, so stellt er sich mit seinem Oberst und seinem Major vor die Königin von England hin und sagt: Hier bin ich. Ja, gnüger Herr, warum soll er nicht? Das ist auch ein Standpunkt und vielleicht sogar der richtige. Volkesstimme, Gottesstimme. Na, nun geh mal zu Pastor Lorenzen und sag ihm, ich ließe ihn bitten. Aber sage nichts von dem Brief, ich will ihn überraschen. Du bist mitunter eine alte Plappertasche. Schon nach einer halben Stunde war Lorenzen da. Haben befohlen? Haben befohlen, ja, das ist gerade so das Richtige, sieht mir ähnlich. Nur, Lorenzen, schieben Sie sich mal einen Stuhl ran und wenn Engelke nicht geplaudert hat, denn er hält nicht immer dicht, so habe ich eine richtige Neuigkeit für Sie. Woldemar ist nach England. Ach, mit der Abordnung. Also wissen Sie schon davon? Nein, ausgenommen das eine, dass eine Deputation oder Gesandtschaft beabsichtigt sei, das las ich. Und dabei habe ich dann freilich auch an Woldemar gedacht. Dubslav lachte. Sonderbar. Engelke hat sich sowas gedacht. Lorenzen hat sich auch sowas gedacht. Nur der eigene Vater hat dann gar nichts gedacht. Ach, von Stechlin, das ist immer so. Väter sind Väter und können nie vergessen, dass die Kinder Kinder waren. Und doch hört es mal auf damit. Napoleon war mit 20 ein armer Leutnant und an Ansehen noch lange kein Stechlin. Und als er so alt war wie jetzt unser Woldemar, ja, da stand er schon zwischen Marengo und Austerlitz. Hören Sie, Lorenzen, Sie greifen aber hoch. Meine Schwester Adelheid wird sich Ihnen übrigens wohl anschließen und von heute ab eine neue Zeitrechnung datieren. Ich nehme es ruhiger, trotzdem ich einsehe, dass es nach großer Auszeichnung schmeckt. Und ist er wieder zurück, da wird er auch allerlei Gutes davon haben. Aber solange er drüben ist, ich traue der Sache nicht. Von Behagen jedenfalls keine Rede. Die Vettern sind nun mal nicht zufriedenzustellen. Vielleicht ärgern sie sich, dass es draußen in der Welt auch noch ein Regiment Königin von Großbritannien und Irland gibt. Das besorgen sie sich lieber selbst und nehmen sowas, wenn andere damit kommen, wie eine Prätension. Wie stehen denn Sie dazu? Sie haben die Beefeaters vielleicht in Ihr Herz geschlossen wegen der vielen Dissenter. Ein Kardinal, der freilich auch noch Gourmet war, soll mal gesagt haben: Schreckliches Volk. 100 Sekten und bloß eine Soße. Ja, lachte Lorenzen. Da bin ich freilich für die Beefeaters, wie Sie sagen, und gegen den Kardinal. Das mit den 100 Sekten lasse ich auf sich beruhen. Mein Geschmack beiläufig ist es nicht, aber unter allen Umständen bin ich für höchstens eine Soße. Das ist das einzig Richtige, weil gesunde. Die Dinge müssen in sich etwas sein. Und wenn es zutrifft, so ist eigentlich jede Soße und nun gar erst die Soße im Plural von vornherein schon gerichtet. Aber lassen wir den Kardinal und seine Gewagtheiten und nehmen wir den Gegenstand seiner Abneigung, England. Es hat für mich eine Zeit gegeben, wo ich bedingungslos dafür schwärmte. Nicht zu verwundern, hieß es doch damals in dem ganzen Kreise, drin ich lebte: Ja, wenn wir England nicht mehr lieben sollen, was sollen wir dann überhaupt noch lieben? Diese halbe Vergötterung habe ich noch ehrlich mit durchgemacht. Aber das ist nun eine hübsche Weile her. Sie sind drüben schrecklich runtergekommen, weil der Kult vor dem goldenen Kalbe beständig wächst, lauter Jobber und die vornehme Welt obenan. Und dabei so heuchlerisch. Sie sagen Christus und meinen Cartoon. Ist leider so, wenigstens nach dem bisschen, was ich davon weiß. Und alles in allem und neuerdings erst recht, bin ich deshalb immer für Russland gewesen. Wenn ich da so an unseren Kaiser Nikolaus zurückdenke und an die Zeit, wo seine Uniform als Geschenk bei uns eintraf und dann als Kirchenstück in die Garnisonkirche kam. Natürlich in Potsdam. Wir haben zwar die Reliquien abgeschafft, aber wir haben sie doch auf unsere Art. Und ganz ohne sowas geht's nun mal nicht. Mit dem alten Fritzen fing's natürlich an. Wir haben seinen Krückstock und den Dreimaster und das Taschentuch. Ja, das hätten sie vielleicht weglassen können. Und zu den drei Stücken haben wir nun jetzt auch noch die Nikolaus-Uniform. Lorenzen sah verlegen vor sich hin. Etwas dagegen sagen ging nicht und zustimmen noch weniger. Dubslav aber fuhr fort. Und dann sind sie da Forscher in Petersburg und geht alles mehr aus dem Vollen, auch wenn die besten Steine mitunter schon rausgebrochen sind. Sowas kommt vor, ist eben noch ein Naturvolk. Ich kann das Schenken eigentlich nicht leiden. Es hat sowas von Bestechung, sieht aus wie ein Trinkgeld. Und Trinkgeld ist noch schlimmer als Bestechung und passt mir eigentlich ganz und gar nicht. Aber es hat auch wieder was Angenehmes, solche Tabatiere. Wenn es einem gut geht, ist es ein Familienstück. Und wenn es einem schlecht geht, ist es eine letzte Zuflucht. Natürlich ein ganz reinliches Gefühl hat man nicht dabei. Lorenzen blieb eine volle Stunde. Der Alte war immer froh, wenn sich ihm Gelegenheit bot, sich mal ausplaudern zu können. Und heute standen ja die denkbar besten Themata zur Verfügung. Woldemar, England, Kaiser Nikolaus und dazwischen Tante Adelheid, über die zwar immer nur kurze Worte fielen, aber doch so, dass sie, weil spöttisch, die gute Laune des Alten wesentlich steigerten. Und in dieser guten Laune war er auch noch, als er um die fünfte Stunde seinen Eichenstock und seinen eingeknautschten Filzhut vom Riegel nahm, um am See hin, in der Richtung auf Globsow zu, seinen gewöhnlichen Spaziergang zu machen. Unmittelbar am Südufer, da wo die Wand steil abfiel, befand sich eine von Buchenzweigen überdachte Steinbank. Das war sein Lieblingsplatz. Die Sonne stand schon unterm Horizont und nur das Abendrot glühte noch durch die Bäume. Da saß er nun und überdachte sein Leben. Altes und Neues, seine Kindheits- und seine Leutnantstage, die Tage kurz vor seiner Verheiratung, wo das junge, blasse Fräulein, das seine Frau werden sollte, noch Lieblingshofdame bei der alten Prinzess Karl war. All das zog jetzt wieder an ihm vorüber und dazwischen seine Schwester Adelheid, in jenen Tagen noch leidlich gut bei Weg, aber auch schon hart und herbe wie heute, so dass sie den reizenden Kerl, den Baron Krech, bloß weil er über ein schon halb abgestorbenes Verhältnis und eine freilich noch fortlebende Spielschuld verfügte, durch ihre Tugend weggegrault hatte. Das waren die alten Geschichten. Und dann wurde Woldemar geboren und die junge Frau starb und der Junge wuchs heran und lernte bei Lorenzen all das dumme Zeug, das Neue, dran vielleicht doch was war. Und nun fuhr er nach England rüber und war vielleicht schon in Köln und in ein paar Stunden in Ostende. Dabei sah er vor sich hin und malte mit seinem Stock Figuren in den Sand. Der Wald war ganz still. Auf dem See schwanden die letzten roten Lichter und aus einiger Entfernung klangen Schläge herüber, wie wenn Leute Holz fällen. Er hörte mit halbem Ohr hin und sah eben auf die von Globsow herführende schmale Straße, als er einer alten Frau von wohl 70 gewahr wurde, die mit einer mit Reisig bepackten Kiepe den leise ansteigenden Weg heraufkam, etliche Schritte vor ihr, ein Kind mit ein paar Enzianstauden in der Hand. Das Kind, ein Mädchen, mochte 10 Jahre sein. Und das Licht fiel so, dass das blonde wirre Haar wie leuchtend um des Kindes Kopf stand. Als die Kleine bis fast an die Bank heran war, blieb sie stehen und erwartete da das Näherkommen der alten Frau. Diese, die wohl sah, dass das Kind in Furcht oder doch in Verlegenheit war, sagte, »Gei man vorob, Agnes, hör deit ihn nix.« Das Kind, sich bezwingend, ging nun auch wirklich, und während es an der Bank vorüberkam, sah es den alten Herrn mit großen, klugen Augen an. Inzwischen war auch die Alte herangekommen. »Na, Buschen«, sagte Dubslav, »habt ihr denn auch bloß Bruchholz in eurer Kiepe? Sonst packt euch der Förster.« Die Alte griente, »Gott, nie, ja, wann sie dabei sind, na wird er ja wohl nicht.« »Na, ich denk auch, ist nicht immer so schlimm. Und wer ist denn das Kind da?« »Das ist Jo Karlinens. So, so, Karl Linens. Ist er denn noch in Berlin? Und wird er sie denn heiraten? Ich meine, den Ranch in Globsow? Nee, er will ja nicht. Ist aber doch von ihm. Jo, se secht so. Aber es hey secht, er wird nicht. Der alte Dubslav lachte. Na, hört, Buschen, ich kann's ihm eigentlich nicht verdenken. Der Ranch ist ja doch ein ganz schwarzer Kerl. Nun seht euch mal das Kind an. Dat hab ich auch all secht. Und Karline wetet auch nicht so recht. Und lacht man immer. Und se brugt ihm auch nicht. Geht's ihr denn so gut? Jo, man kann nicht Biener singen. Se plätt immer. Also ne plätten immer. Ich will auch diesen Sommer mit Agnesen, se heet Agnes, in Berlin. Und da wären wir ja zusammen im Zirkus. Und Karline wir ganz fidel. Na, das freut mich. Und Agnes, sagt ihr, heißt sie? Ist ein hübsches Kind. Jo, das ist sie. Und ist auch ein gutes Kind. Sie wehnt gleich, und ist immer so patschlich mit ihren lütten Händen. Söhne sind immer so. Ja, das ist richtig, aber ihr müsst aufpassen. Sonst habt ihr einen Urenkel, ihr wisst nicht wie. Na, guten Abend, Buschen. Namen, Herr. Ja.